Helden in Pantoffeln. Auch der tapferste Mann, den es gibt, schaut mal unters Bett. Auch die nobelste Frau, die man liebt, muss mal aufs Klosett. Wer anlässlich dieser Erklärung behauptet, das sei Infamie, der verwechselt Heldenverehrung mit Mangel an Fantasie. Anmerkung. Die Mannschaften reden sich noch immer darauf hinaus, dass sie bei dem sehr schnellen Fahren der Autos des Generalkommandos nicht sehen können, ob jemand darin sitzt oder nicht. Deswegen wird angeordnet, dass die Mannschaften die Autos in jedem Falle zu grüßen haben. Gleichgültig, ob jemand darin sitzt oder nicht. Befehl des 1. Bayerischen Armeekorps 1917.